Sagen Sie mal, sind Sie nicht Terry Malloy? Na und? Was dagegen? Ich kenne Sie doch. Ich habe Sie doch mal boxen sehen. Sensationell gut gespielt. Ja, stolz! Ich bin stolz auf das, was ich dieser Sau angetan habe! Und ich würde die Szene unten am Hafen, wenn der da mit seinen ganzen Hafenarbeiter den Streik so aufbegehrend gegen diesen Boss da irgendwie führt und völlig, also wieder immer die Kämpfe gespielt hat. So die Loser eigentlich, die trotzdem Helden sind. Das fand ich immer großartig von dem Brando, wie der einfach gespielt hat als Schauspieler. Du hast zwar eine Runde verloren, aber du wirst Sieger nach Punkten. Mein Name ist Herbert Knopp. Mein Klassiker ist die Faust im Nacken mit Marlon Brando. Was soll ich denn jetzt wieder tun? Aufstehen! Nicht doch, Papa! Kannst du laufen? Terry, jetzt werden wir eine Gewerkschaft auf die Beine stellen, wie sie sein soll. Und wie sie in jedem anderen Hafen auch ist. Den habe ich im Fernsehen gesehen. Das heißt, den habe ich, glaube ich, habe den nie im Kino gesehen. Das ist auch nicht meine Zeit gewesen. Aber diese Filme, diese Schwarz-Weiß-Filme, haben mich als Kind schon immer fasziniert, weil ich als Kind schon immer so viel Fernsehen schauen durfte. Zum Entsetzen meiner Mutter. Aber mein Vater, der hat immer gesagt, der wollte nicht alleine sein. So ab 8, weil meine Mutter schon so müde war von der täglichen Arbeit mit den 4 Kindern und dann ist sie immer ins Bett gegangen und ich schlich dann immer noch raus und dann durfte ich immer noch Fernsehen gucken. Dann kam die so um 10, halb 11, fast der Bub ist ja immer noch wach und so, jetzt kommt er ins Bett, nein, nichts, der schaut den Film noch zu Ende. Dann durfte ich halt schon als 7, 8, 9-Jähriger, wo so gerade so Fernsehen anfing, das war so in den Mid-60ern so, da habe ich dann sämtliche Filme gesehen und da kam halt unter anderem auch aus dem Nacken. Ach, und wenn Ihnen irgendwas im Weg ist, dann räumen Sie es einfach weg, nicht wahr? Oder stimmt das etwa nicht? Sehen Sie mich nicht so an, wenn Sie das sagen. Was Joey passiert ist, war nicht meine Schuld. Ich wollte ihn nicht beseitigen. Nee, und dieser Bruder halt auch, er hatte so einen Bruder und das ist doch diese Bruder-Auseinandersetzung, wo dann erkennt, der Bruder steckt sozusagen mit dieser Mafia da irgendwie zusammen, also mit dieser ganzen Hafen-Mafia, der ihn nochmal zurückholen will und sagen, hey, das kannst du nicht machen, du kannst doch nicht irgendwie jetzt da gegen den Strom schwimmen. Hör zu, du nimmst den Job an, den Johnny dir bietet. Du hast gar keine andere Wahl mehr. Aber Charlie... Nimm diesen Job an. Terry, ich bitte dich. Charlie. Bitte, Kleiner. Dann hat er immer seine Tauben oben auf dem Dach. Also ein großartiger Film, weil es so diese Bulle da wie so ein Terrier schon so eine Aggression auch verkörpert, dieser Brando, wo man merkt, mit dem ist nicht gut Kirschen essen, wenn der sich da irgendwo festbeißt und sagt, nein, das geht nicht, dann zieht er das durch und hat dann zugleich diese Feinheit für so eine Taube, für die Freiheit eigentlich, für die Sensibilität oder das Symbol der Liebe auch. Nanu, was machen Sie denn hier oben? Gar nichts. Dann sehen Sie sich mal unsere preisgekrönten Schmuckstücke an. Man kann sich mancher Pilot eine Scheibe von abschneiden. Heißen Sie nicht Goldene Krieger? Ja, ich habe hier als erster die goldenen Krieger gezüchtet. Ich bin, wenn Sie so wollen, Ihr Stammvater. Joey hat auch Tauben gezüchtet. Hä? Und dann am Schluss wird doch alles, er bringt alle um. Er killt, glaube ich, alle vor lauter Wut. Oder ne, er nicht, oder der Frau, irgendjemand macht doch alle Tauben tot. Der Junge. Jimmy? Warum hat er das nur gemacht? Nicht einer hat er am Leben gelassen. Faust im Nacken ist für mich ein Klassiker.